Spiel morgens um sechs klingelt an deiner Tür. Schlaftrunken öffnest du und denkst, was will man bloß so früh von dir? Du bist eine Gefahr für die Sicherheit im Land und manche Leute haben große Bedenken. Ein Zahnrad im System, das sich nicht mit den anderen dreht, denn du kannst eigenständig denken. Gehechtet, gehetzt und als Verbrecher tituliert während der rote Mob Deutschlands Untergangsziel liegt dir. Du wirst aufgrund deines Stolzes grundlos schikaniert in dieser Zeit, in der das Unrecht triumphiert. Du stehst auf ihrer Liste, du bist unbeugsam und stolz. Ein Gewaltpotenzial, denn du siehst durch die Lügen der Wahrheit ins Gesicht, verachtest Macht dir und das Großkapital. Du lässt dich nicht benutzen in ihrem falschen Spiel, in dem ganz andere die Fäden ziehen. Du hast es gewagt, deine Meinung zu sagen, das hat man dir bis heute nicht verziehen. Gehetzt und als Verbrecher tituliert während der rote Mob Deutschlands Untergangsziel liegt dir. Du wirst aufgrund deines Stolzes grundlos schikaniert in dieser Zeit, in der das Unrecht triumphiert. Einmal vorbei. Dein Unrecht ist größer als das, was dir passiert, und deshalb Schluss mit der Tyrannei. Wer die Wahrheit unterdrückt, kann niemals gewinnen. Wer Sturm sieht, der erntet den Zorn. Darum lass dich nicht beuteln, Wertsage nicht, denn noch ist Deutschland nicht verloren. Und nicht länger schikaniert, wenn der Widerstand sich regt und für die Freiheit marschieren alte Fahnen wieder weht und das Volk jubiliert, dann ist die Zeit, in der das Unrecht kapiert. Gehechtet und nicht länger schikaniert, wenn der Widerstand sich regt und für die Freiheit marschieren alte Fahnen wieder wehen und das Volk jubiliert, dann ist die Zeit, in der das Unrecht zerfliehe. Du bist nicht länger